Es gibt etwas Kraftvolles, das viele noch nicht verstanden haben. Etwas, das, sobald es offenbart wird, unsere Sicht auf unseren Weg mit Gott völlig verändert. Der Zehnte ist kein mechanischer Akt, keine bloße Tradition und keine von Menschen auferlegte Pflicht. Er ist eine geistliche Offenbarung. Der Herr wünscht sich, dass sein Volk dies nicht als starre Regel versteht, sondern als einen lebendigen Ausdruck von Vertrauen, Liebe und Abhängigkeit von ihm. Seit vielen Jahren sprechen Menschen über den Zehnten, als wäre er nur ein altes Gesetz, eine schwere Last, etwas, das man aus Angst tut. Doch nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Der Zehnte ist ein ewiges Prinzip, keine menschliche Forderung, sondern eine göttliche Einladung, Teil von Gottes übernatürlichem Wirken zu sein. Wenn wir ihm das geben, was ohnehin ihm gehört, verlieren wir nichts, im Gegenteil. Wir erklären: Damit, Herr, du bist meine Quelle, alles, was ich habe, kommt von dir. Wenn wir ins Wort Gottes schauen, sehen wir, dass dieses Prinzip von Anfang an bestand. Abraham gab Melchisedek den Zehnten, noch bevor das Gesetz existierte, 1. Mose 14,20. Das bedeutet, dass der Zehnte keine Vorschrift des mosaischen Gesetzes ist, sondern ein Akt der Ehre und der Anerkennung dessen, wer Gott ist. Wenn du deinen Zehnten gibst, befolgst du nicht nur ein Gebot, du aktivierst ein geistliches Prinzip, das Türen öffnet, die keine irdische Kraft öffnen kann. Und ist es nicht genau das, was wir alle wollen? Unter Gottes Versorgung leben? Ihm von ganzem Herzen vertrauen und wissen, dass er für uns sorgt? Doch es gibt Menschen, die sagen, das ist nicht nötig, Gott braucht mein Geld nicht. Nein, das tut er nicht. Aber du musst lernen, ihm zu vertrauen. Du musst lernen, im Glauben zu leben und nicht in der Angst vor Mangel. Beim Zehnten geht es nicht um Geld. Es geht um Hingabe. Es geht darum, zu erkennen, dass alles ihm gehört und dass wir nur Verwalter dessen sind, was er uns gibt. Manche sagen, aber ich habe nicht genug, um zu geben. Ach, wie sehr liebt es der Feind, diese Lüge in die Gedanken der Menschen zu pflanzen. Genau das hätte auch die Witwe von Zarpat sagen können, als Elia sie um ein Stück Brot bat. Sie hatte fast nichts mehr, aber sie entschied sich zu gehorchen. Und das Ergebnis? Das Mehl und das Öl gingen nie aus. Gott versorgt die, die ihm vertrauen. Vielleicht fragst du dich, aber was, wenn ich gebe und dann nicht genug für mich übrig bleibt? Genau das ist die Prüfung des Herzens. Denn der Zehnte ist kein Akt der Bequemlichkeit, sondern des Glaubens. Gott fordert uns in diesem Bereich heraus wie in keinem anderen. In Maleachi 3,10 sagt er, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus und prüft mich dadurch, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen werde. Verstehst du das? Gott selbst sagt, teste mich, sieh, was ich tun kann. Oh, wie wunderbar ist es, dem Herrn zu vertrauen. Es gibt keine Grenzen für das, was er für diejenigen tun kann, die ihm alles anvertrauen. Aber der Zehnte ist kein Geschäft, keine finanzielle Investition, um im Gegenzug Segen zu erhalten. Er ist ein Ausdruck von Liebe und Gehorsam. Wenn unser Herz am richtigen Platz ist, wenn wir aus Liebe und nicht aus Eigennutz geben, dann erfahren wir die wahre Freude, völlig von Gott abhängig zu sein. Und ich sage dir heute, lebe nicht in Angst, halte nicht zurück, was Gott gehört. Denn wenn du gibst, wenn du vertraust, wenn du gehorchst, dann geschieht etwas im Himmel. Gott lügt nicht. Er hat versprochen, die Fenster des Himmels zu öffnen. Und genau das tut er. Die Frage ist nicht, ob Gott für dich sorgen kann. Das kann er. Die Frage ist, vertraust du ihm genug, um ihn wirken zu lassen? Beim Zehnten geht es nicht um eine bestimmte Summe. Es geht um dein Herz. Bist du bereit, Gott vollkommen zu vertrauen? Der größte Fehler, den viele machen, wenn sie über den Zehnten sprechen, ist, ihn wie eine bloße finanzielle Transaktion zu behandeln. Doch was Gott von uns will, ist nicht unser Geld. Es ist unser Herz. Jesus selbst hat das klar gemacht, als er sagte, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Matthäus 6,21. Der Zehnte hat nie um irdischen Reichtum gekreist, sondern um Loyalität. Er zeigt, wo unser Vertrauen, unsere Hoffnung und unser Gehorsam gegenüber dem Herrn wirklich liegen. Schau dir das Beispiel der Pharisäer an. Sie gaben ihren Zehnten akribisch, sie trennten sogar die kleinsten Kräuter ab, um sie dem Tempel zu übergeben. Aber ihre Herzen waren weit von Gott entfernt. Jesus stellte sie direkt zur Rede und sagte: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel, aber das Wichtigste im Gesetz vernachlässigt ihr: das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Matthäus 23,23. Siehst du? Jesus verurteilte nicht das Geben des Zehnten, sondern die Heuchelei derer, die es ohne Liebe und Verständnis taten. Wenn wir Gott unseren Zehnten geben, folgen wir nicht einfach einer Regel. Wir erklären unsere Abhängigkeit von ihm. Wir sagen: Herr, meine Sicherheit liegt nicht im Geld, sondern in dir. Die Welt lehrt uns das Gegenteil. Sie sagt, wir müssen alles für uns behalten, anhäufen, misstrauen. Aber das Reich Gottes funktioniert anders. In der Hingabe finden wir Überfluss, im Gehorsam erleben wir Versorgung. So war es auch mit dem Volk Israel. In der Wüste lehrte Gott sie, täglich auf ihn zu vertrauen. Jeden Morgen fiel Manna vom Sinai Himmel, doch Gott befahl ihnen, nicht mehr zu sammeln, als sie für den Tag brauchten. Und was geschah, wenn sie versuchten, für den nächsten Tag Vorräte anzulegen? Das Manna verdarb, 2 Mose 16, 19, 20. Was lehrt uns das? Wahre Sicherheit kommt nicht von dem, was wir anhäufen, sondern von Gottes Treue, die uns Tag für Tag versorgt. Und dieses Prinzip gilt bis heute. Der Herr ruft uns dazu auf, treu mit dem umzugehen, was er uns gibt, nicht weil er es braucht, sondern weil er uns lehren will, ihm zu vertrauen. In Maleachi 3,8,9 steht eine ernste Warnung. Darf ein Mensch Gott berauben? Dennoch beraubt ihr mich und sagt: Womit haben wir dich beraubt? Mit dem Zehnten und den Opfergaben. Mit einem Fluch seid ihr verflucht, denn ihr beraubt mich. Was bedeutet das? Dass wir uns von Gottes Versorgung abschneiden, wenn wir zurückhalten, was ihm gehört. Es ist nicht so, dass Gott uns bestraft, aber wenn wir ihm nicht vertrauen, entfernen wir uns aus seinem Schutz. Doch sieh dir die Verheißung im nächsten Vers an. Gott warnt nicht nur, er gibt uns auch eine feste Zusage, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus und prüft mich dadurch, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen werde und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Maleachi 3,10. Verstehst du die Tiefe dieser Aussage? Gott selbst lädt uns ein, ihn auf die Probe zu stellen. Er sagt: Vertraue mir und sieh, wozu ich fähig bin. Die Witwe von Sarpat musste diese Lektion auf die harte Tour lernen. Sie war dabei, ihre letzte Mahlzeit mit ihrem Sohn zu essen, bevor sie verhungern würde. Doch Gott sandte Elia mit. Eine Herausforderung. Backe zuerst für mich ein kleines Brot. 1. Könige 17, 13. Was für eine schwierige Bitte. Doch sie gehorchte im Glauben. Und was geschah? Das Mehl und das Öl gingen nie aus. Das ist der wahre Kern des Zehnten. Er ist kein Geschäft, keine Verhandlung mit Gott. Er ist ein Ausdruck unseres Vertrauens. Wenn wir treu geben, dann sagen wir: Vater, ich weiß, dass du mein Versorger bist. Ich weiß, dass du für mich sorgst. Die Frage ist: Glaubst du das wirklich? Oder lässt du immer noch zu, dass die Angst vor Mangel deine Entscheidungen bestimmt? Denn die Wahrheit ist: Entweder vertrauen wir auf Gott oder auf unsere eigenen Ressourcen. Und unsere Ressourcen sind begrenzt, doch seine sind unerschöpflich. Viele sehen den Zehnten als Opfer, als Last, als etwas Schweres. Aber was geschieht, wenn wir ihn mit den Augen des Glaubens betrachten? Der Zehnte ist kein Verlust, er ist ein Bund. Er ist eine ständige Erinnerung daran, dass alles, was wir haben, von Gott kommt und dass er unser Versorger bleibt. Wenn wir dieses Prinzip leben, dann bezeugen wir, dass unser Unterhalt nicht von dem abhängt, was wir in den Händen halten, sondern von dem Gott, der vermehrt, der versorgt, der Türen öffnet, wo es keinen Weg gibt. Jesus lehrte uns, mit dieser Einstellung zu leben. Er sagte, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Matthäus 6, 33. Was bedeutet das? Dass sich alles in unserem Leben ordnet, wenn Gott an erster Stelle steht. Doch, das Problem ist, viele wollen den Segen, ohne die Prinzipien des Reiches zu befolgen. Sie wollen Versorgung, ohne zu vertrauen. Sie wollen ernten, ohne zu säen. Doch Gott ändert sich nicht. Er hat eine Ordnung festgelegt, und wer nach dieser Ordnung lebt, wird seine übernatürliche Fürsorge erfahren. Schau dir die Zeit Jesu an. Er kümmerte sich um die Massen, um die Hungrigen, um diejenigen, die ein Wunder brauchten. Aber er lehrte auch über Treue. In Lukas 21, 1-4 beobachtete er eine Witwe, die zwei kleine Münzen in den Opferkasten legte und sagte, »Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn alle haben von ihrem Überfluss gegeben, sie aber hat aus ihrer Armut alles gegeben, was sie zum Leben hatte.« Siehst du den Unterschied? Was Gottes Herz bewegt, ist nicht die Höhe des Betrags, sondern der Glaube hinter der Handlung. Deshalb darf der Zehnte nicht als Last gesehen werden. Er ist ein Privileg. Er lehrt uns, auf Gott zu vertrauen, unseren Glauben zu leben und im Gehorsam zu wandeln. Wer versucht, alles für sich zu behalten, mag vielleicht denken, dass er sich absichert. Doch in Wahrheit verschließt er die Türen für Gottes übernatürliches Wirken. In Sprüche 11, 24, 25 wird diese Wahrheit deutlich. Wer reichlich gibt, dem wird noch mehr gegeben. Wer aber mehr zurückhält als recht ist, dem wird es nur zum Mangel. Eine großzügige Seele wird reichlich gesättigt, und wer andere erfrischt, wird selbst erfrischt. Gottes Mathematik funktioniert anders als die der Menschen. In der Welt gilt, wer mehr behält, hat mehr. Im Reich Gottes aber empfängt derjenige im Überfluss, der im Glauben gibt. Genau das geschah mit dem Jungen, der seine 5 Brote und 2 Fische hergab. Natürlich hätten diese niemals ausgereicht, um eine ganze Menschenmenge zu versorgen. Doch als Jesus das Gegebene nahm, vervielfachte er es. 5000 Männer wurden satt, dazu noch Frauen und Kinder. Und am Ende blieben 12 Körbe. Voller Brot übrig, Johannes 6, 9, 13. Verstehst du, was Gott uns hier zeigt? Wenig wird in seinen Händen zu viel. Doch damit das geschehen kann, müssen wir vertrauen. Wer auf seine Umstände schaut und darauf wartet, erst genug zu haben, bevor er den Zehnten gibt, wird es niemals tun. Doch wer glaubt, weiß, dass Gott treu ist und niemals Mangel zulässt. Das bedeutet nicht, dass Treue zu Gott ein Freifahrtschein zu irdischem Reichtum ist. Der Zehnte ist keine Methode, um reich zu werden, kein finanzielles Investment. Er ist ein Akt des Gehorsams und der Anbetung. Wenn wir Gott geben, was ihm gehört, setzen wir nicht nur Segen für unser materielles Leben frei, sondern auch für unser geistliches Leben. Denn wo unser Schatz ist, dort wird auch unser Herz sein. Was Gott von uns will, ist völlige Hingabe. Er möchte nicht nur einen Teil unseres Lebens, er will alles. Der Zehnte ist ein Spiegel dieser Hingabe. Wenn wir nicht einmal einen Teil dessen, was er uns gibt, ihm anvertrauen können, wie können wir dann behaupten, dass wir ihm unser Sinn und Zeug ganzes Leben anvertrauen? Das ist die entscheidende Frage. Es kommt für jeden von uns der Moment, in dem wir entscheiden müssen. Vertrauen wir auf unsere eigene Kraft oder auf den Gott, der all unsere Bedürfnisse stillt? Wenn wir den Zehnten als einen Akt des Vertrauens und des Gehorsams verstehen, verändert sich unsere Perspektive völlig. Wir verlieren nichts. Wir geben Gott nur zurück, was ihm ohnehin gehört. David drückte das wunderbar aus, als er sagte, denn alles kommt von dir und von deiner Hand haben wir dir gegeben. 1. Chronik 29, 14. Das ist der Kern der Sache. Nichts, was wir besitzen, gehört wirklich uns. Selbst unser Atem ist ein Geschenk des Herrn. Doch wie viele leben heute, als wären sie die Besitzer von allem? Wie viele vertrauen mehr auf ihr Gehalt, ihre Ersparnisse, auf das, was sie sehen und anfassen können, als auf das Wort des lebendigen Gottes? Genau deshalb darf der Zehnte nicht zu einer bloßen religiösen Gewohnheit degradiert werden. Er offenbart, wer wirklich der Herr unseres Herzens ist. Zur Zeit Jesu beobachtete er, wie die Menschen im Tempel ihre Opfergaben brachten. Viele Reiche gaben große Summen, doch es war eine arme Witwe, die seine Aufmerksamkeit erregte. Sie legte nur 2 kleine Münzen ein, alles, was sie besaß. Und was sagte Jesus? Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn alle haben von ihrem Überfluss gegeben, sie aber hat aus ihrer Armut alles gegeben, was sie zum Leben hatte. Lukas 21, 3, 4. Was für ein starker Kontrast. Gott schaut nicht auf den Betrag, sondern auf die Hingabe. Er sieht das Herz, die Motivation, den Glauben. Es ist möglich, große Summen zu geben, ohne wirklich auf den Herrn zu vertrauen. Genauso wie es möglich ist, wenig zu geben und Gottes Herz mit aufrichtigem Glauben zu berühren. Die Geschichte von Kain und Abel lehrt uns genau dieselbe Lektion. Beide brachten Gott ein Opfer, doch er nahm das Opfer Abels an und lehnte das von Kain ab. Warum? Weil Abel, die Erstlinge, das Beste gab, während Kain irgendetwas brachte, ohne Ehre, ohne echte Hingabe. 1. Mose 4, 3, 5. Dieses Prinzip hat sich nicht geändert. Gott nimmt nichts an, das lieblos und ohne Glauben gegeben wird. Und hier kommt etwas Entscheidendes. Wenn wir uns entscheiden, Gott zu vertrauen und den Zehnten zurückzugeben, dann gehorchen wir nicht nur. Wir nehmen eine geistliche Haltung ein. Wir erklären, meine Sicherheit liegt nicht in den Ressourcen dieser Welt, sondern in dem Gott, der über alles regiert. Genau das musste das Volk Israel in der Wüste lernen. Gott gab ihnen jeden Tag Manna, doch er erlaubte ihnen nicht, Vorräte für den nächsten Tag anzulegen. Warum? Weil er wollte, dass sie ihm Tag für Tag vertrauen. Verstehst du? Der Zehnte lehrt uns genau dieselbe Lektion. Er bewahrt uns vor der Illusion, dass wir uns selbst versorgen könnten. Er erinnert uns daran, dass unsere Versorgung von oben kommt. Und sieh doch, Gott lehrt uns nicht nur, er gibt uns eine großartige Verheißung. In Maleachi 3,11 sagt er, ich will für euch den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht des Feldes nicht verderbe. Was bedeutet das? Dass es einen besonderen Schutz für diejenigen gibt, die in Treue leben. Der Fresser wird keine Macht über das haben, was Gott gehört. Viele arbeiten hart, doch ihre Ressourcen zerrinnen ihnen wie Sand zwischen den Fingern. Das Auto geht kaputt, eine unerwartete Rechnung taucht auf, eine Herausforderung folgt der nächsten. Aber wenn wir uns entscheiden, Gott zu ehren, dann greift er ein. Er sorgt dafür, dass das, was wir haben, ausreicht. Er öffnet Türen, die niemand schließen kann. Das bedeutet nicht, dass wir nie auf Schwierigkeiten stoßen werden, aber es bedeutet, dass wir ihnen niemals allein begegnen. Über denen, die dem Herrn voll und ganz vertrauen, liegt eine besondere Gunst. Denn Gott ist kein Mensch, der lügt. Wenn er sagt, dass er die Fenster des Himmels öffnen wird, dann wird er es tun. Wenn er verspricht, den Fresser zu stoppen, dann wird er es halten. Die Frage ist nicht, ob Gott treu ist. Er ist es. Die wahre Frage ist, bist du bereit, unter dieser Verheißung zu leben? Etwas Kraftvolles geschieht, wenn ein Herz sich Gott vollkommen hingibt. Wenn wir ihm wirklich vertrauen, nicht nur mit Worten, sondern mit Taten, dann bewegt sich etwas in der geistlichen Welt. Und genau darum geht es, wenn wir den Zehnten geben. Es geht nicht um Zahlen, nicht um Beträge, es geht um Vertrauen. Es geht darum, anzuerkennen, dass Gott der wahre Eigentümer von allem ist und dass unsere Sicherheit nicht in unserem Besitz liegt, sondern in ihm. Von Anfang an hat der Herr sein Volk gelehrt, sich ganz auf ihn zu verlassen. Schau dir Israel in der Wüste an. Sie hatten keine Felder zum Bestellen, keine Vorratshäuser, aber sie hatten Gott. Und er versorgte sie Tag für Tag, ohne auch nur ein einziges Mal zu versagen. Jeden Morgen fiel Manna vom Himmel, Wasser strömte aus dem Felsen, ihre Kleider verschlissen nicht. Gott zeigte ihnen, dass diejenigen, die im Glauben leben, niemals im Stich gelassen werden. Diese Lektion hat sich bis heute nicht geändert. In 5. Mose 8, 18 erinnert Gott uns, du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, denn er ist es, der dir Kraft gibt, Reichtum zu erwerben, Verstehst du, was das bedeutet? Jeder Segen, jede Versorgung, die in unsere Hände kommt, stammt von ihm. Und wenn wir ihm das zurückgeben, was ihm gehört, dann verlieren wir nichts. Wir bekennen, dass er unsere Quelle ist. Doch dahinter steckt noch etwas Tieferes. Als das Volk Israel in das verheißene Land einzog, befahl Gott, dass die erste eroberte Stadt, Jericho, vollständig ihm geweiht sein sollte. Nichts aus dieser Stadt durfte vom Volk genommen werden. Sie war die Erstlingsgabe für den Herrn. Doch ein Mann, Achan, versteckte heimlich einen Teil der Beute für sich. Was geschah? Ein Fluch kam über ganz Israel und sie erlitten eine schwere Niederlage in der nächsten Schlacht, Josua 7,1-12. Warum passierte das? Weil das, was Gott gehört, nicht zurückgehalten werden kann, ohne Folgen zu haben. Der Zehnte ist heilig. Er ist abgesondert. Er ist der Teil, den wir dem Herrn weihen. Wenn wir ihm zurückgeben, was bereits ihm gehört, dann machen wir Platz für seinen Segen, der frei über unser Leben fließen kann. Doch wenn wir zurückhalten, wenn wir das festhalten, was ihm zusteht, dann verschließen wir die Türen für das, was er über uns ausgießen möchte. Und ich frage dich, wie ist deine Haltung? Vertraust du oder hältst du zurück? Gehst du im Glauben oder fürchtest du den Mangel? Denn eines ist sicher, Gott versagt nie. Wenn er versprochen hat, die Fenster des Himmels über die Treuen zu öffnen, dann wird er es tun. Die Frage ist nicht, ob er kann, sondern ob wir glauben. Jesus sprach darüber ganz klar in Lukas 16,10-11. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Das zeigt uns, Treue in kleinen Dingen bereitet den Weg, damit Gott uns noch mehr anvertrauen kann. Wenn wir ihm nicht einmal mit einem Teil von dem vertrauen können, was er uns gibt, wie kann er uns dann größere Dinge anvertrauen? Aber sieh mal, der Zehnte ist kein Test für Gott. Er ist ein Test für uns. Gott braucht unser Geld nicht, aber er will unser ganzes Herz. Und wenn wir dieses Prinzip in die Praxis umsetzen, geschieht etwas Außergewöhnliches. Wir beginnen aus einer Ebene der Versorgung und des Friedens zu leben, die die Welt nicht erklären kann. Das bedeutet nicht, dass wir nie Herausforderungen begegnen werden, aber es bedeutet, dass wir niemals allein sind. Paulus verstand das und schrieb in Philipper 4,19: Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Verstehst du? Unsere Versorgung kommt nicht aus menschlicher Anstrengung, nicht aus der Wirtschaft, nicht aus den Umständen. Sie kommt von Gott. Also frage ich dich, was hält dich davon ab, zu vertrauen? Was hält dein Herz gefangen? Denn die eigentliche Frage ist nicht der Zehnte selbst, sondern das, was er repräsentiert. Er ist ein Akt des Glaubens, ein Akt der Hingabe, ein Akt des Gehorsams. Und ich sage dir, diejenigen, die lernen, im Glauben zu leben, werden niemals zurückgelassen. Gott ehrt die, die ihn ehren. Die große Schlacht im menschlichen Herzen geht nicht um Geld, sie geht um Vertrauen. Wer glaubt, dass Gott genug ist, hat keine Angst zu geben. Wer weiß, dass er der Versorger ist, hält nicht fest, was er hat, denn er versteht, dass es um etwas Größeres geht. Treue zu Gott setzt Segen frei, der nicht nur in materiellen Dingen messbar ist. Genau das wollte Jesus lehren, als er sagte: Gebt, so wird euch gegeben werden, ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Lukas 6,38. Verstehst du? Der Herr gibt nicht nur, er lässt überfließen. Aber dieses Überfließen kommt nicht aus einem verschlossenen Herzen oder aus Händen, die festhalten, was ihnen nicht gehört. Es kommt von denen, die im Glauben geben, von denen, die vertrauen, dass Gott genug ist. Und diese Wahrheit zieht sich durch die gesamte Bibel. Als Elia zur Witwe von Zarpat gesandt wurde, stand sie am Rand des Überlebens. Ein letztes bisschen Mehl, ein wenig Öl und dann, so dachte sie, bliebe ihr nichts anderes übrig, als auf den Tod zu warten. 1. Könige 17,12. Doch Elia gab ihr ein Wort vom Herrn. Fürchte dich nicht. Geh hin und tue, wie du gesagt hast. Aber zuerst mache mir davon einen kleinen Kuchen und bringe ihn heraus. Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas machen. 1. Könige 17,13. Aus menschlicher Sicht ergab das keinen Sinn. Wie sollte sie einem Propheten das geben, was die letzte Mahlzeit für sie und ihren Sohn gewesen wäre? Doch sie gehorchte. Und weil sie gehorchte, versiegte ihre Versorgung nicht. Jetzt sieh mal. Gott hätte diese Witwe auch auf andere Weise versorgen können. Er hätte Engel senden oder Weizen direkt vor ihren Augen wachsen lassen können. Aber er entschied sich, durch ihren Glauben und ihre Hingabe zu handeln. Das ist das Prinzip des Reiches Gottes. Das Übernatürliche manifestiert sich im Leben derer, die gehorchen, die vertrauen, die geben, ohne Angst zu haben. Und genau hier liegt der Unterschied zwischen denen, die im Mangel leben, und denen, die in der Fülle des Himmels leben. Ich spreche nicht von irdischem Reichtum, sondern von einem Leben ohne Angst, ohne Sorgen, ohne Verzweiflung über die Zukunft. Denn wer auf den Herrn vertraut, weiß, dass er für die Seinen sorgt. Sieh, was Gott in Haggai 1,6 sagt. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber bleibt durstig. Ihr kleidet euch, aber keinem wird warm. Und wer Lohn verdient, legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Was bedeutet das? Dass es Menschen gibt, die arbeiten, sich anstrengen, kämpfen, aber dennoch nicht vorankommen. Warum? Weil der Segen Gottes über dem, was sie haben, fehlt. Und was bringt diesen Segen? Der Gehorsam. Diejenigen, die den Zehnten mit Verständnis zurückgeben, tun es nicht, weil sie eine Gegenleistung erwarten. Sie tun es, weil sie wissen, dass es Gottes Ordnung ist. Und wegen dieser Treue leben sie in einer Versorgung, die mit menschlicher Logik nicht erklärt werden kann. Paulus schrieb an die Korinther: Gott aber kann euch jede Gnade überreichlich geben, damit ihr in allem alle Zeit volle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. 2. Korinther 9,8. Das bedeutet, dass Gott uns nicht zu einem Leben in Mangel beruft, sondern zu einem Leben, in dem wir genug haben, um selbst ein Segen für andere zu sein. Aber versteh mich nicht falsch. Das bedeutet nicht, dass diejenigen, die den Zehnten geben, niemals Schwierigkeiten erleben werden. Selbst der Apostel Paulus kannte Zeiten der Not und Zeiten des Überflusses. Er sagte: Ich weiß, was es heißt, arm zu sein, und ich weiß, was es heißt, Überfluss zu haben. Ich bin mit allem vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Mangel zu leiden. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Philipper 4,12-13. Verstehst du? Wahre Fülle liegt nicht in dem, was wir besitzen, sondern in der Gewissheit, dass Gott uns in jeder Situation versorgt. Was Gott von uns erwartet, ist kein Herz, das am Geld hängt, sondern ein Herz, das sich ihm vollkommen hingibt. Und wenn wir an diesen Punkt der Hingabe kommen, verschwinden Angst und Sorgen. Und es bleibt nur Vertrauen. Die Frage ist: Vertraust du genug, um so zu leben? Gott war immer da. Er hat immer für dich gesorgt. Denk an all die Momente, in denen du dachtest, es gäbe keinen Ausweg. Doch plötzlich tat sich eine Tür auf. Eine unerwartete Hilfe kam. Jemand erschien genau zur richtigen Zeit. Das war keine Glückssache. Das war kein Zufall. Das war Gott, der dich versorgt hat. Er kümmert sich so liebevoll und detailliert um seine Kinder, dass sogar die Lilien auf dem Feld und die Vögel am Himmel von ihm versorgt werden. Matthäus 6,26-30. Was lässt uns denken, dass er uns vergessen könnte? Nein, er vergisst uns niemals. Jeder Schritt deines Lebens wurde von Augen voller Liebe beobachtet. Jede Träne wurde gesammelt. Jedes Gebet wurde gehört. Und er hat etwas Größeres vorbereitet. Etwas, das nur durch Glauben zugänglich ist. Doch genau hier scheitern viele. Sie klammern sich aus Angst an das, was sie haben. Aber wer so lebt, wird von Angst beherrscht. Angst raubt den Frieden. Angst verhindert, dass wir das Übernatürliche Gottes erleben. Doch wenn du loslässt, wenn du vertraust, wenn du sagst: Herr, alles, was ich habe, gehört dir, dann geschieht etwas in dir. Eine Last fällt von deinen Schultern. Ein Gefühl der Erleichterung erfüllt dein Herz. denn jetzt versuchst du nicht mehr, alles selbst festzuhalten. Jetzt ist es Gott, der dich trägt. Und genau das bewirkt die Hingabe des Zehnten. Sie befreit uns von der Angst vor Mangel und bringt uns in den Fluss von Gottes Versorgung. In Sprüche 3,9-10 steht: Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Ertrags, so werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Wein überlaufen. Verstehst du, Deest? Gott verspricht nicht nur, dich zu versorgen, er verspricht, dich überfließen zu lassen. Doch dahinter steckt noch etwas Tieferes. Wenn du den Zehnten gibst, ist das nicht nur eine finanzielle Handlung, es ist ein Akt des Bundes. Du sagst: Gott, ich vertraue mehr auf dich als auf mein Gehalt. Ich bin mehr von dir abhängig als von meinen eigenen Ressourcen. Und weißt du, was dann passiert? Dein Herz reagiert auf diese Hingabe mit einem Gefühl der Freiheit. Angst weicht dem Frieden. Sorgen verwandeln sich in Vertrauen, denn jetzt weißt du, du kämpfst nicht mehr allein. Und das ist das Geheimnis, das nur wenige verstehen. Wahre Reichtümer bestehen nicht aus Geld, sondern aus einem Leben ohne Angst. Die Gewissheit, dass Gott alles unter Kontrolle hat, egal was geschieht. Erinnere dich an die Frau, die Jesu Füße mit kostbarem Salböl salbte. Lukas 7,38. Viele kritisierten sie. Sie sagten, es sei eine Verschwendung. Doch Jesus verteidigte sie und sagte, dass dieser Akt niemals vergessen werden würde. Verstehst du? Diese Frau dachte nicht an den materiellen Wert des Salböls. Sie wollte Jesus einfach das Beste geben, was sie hatte. Und genau dieses Herz sucht Gott. Ein Herz, das vertraut, das ohne Angst gibt, das weiß, dass der Herr alles wert ist. Dann frage ich dich, was hält dich noch zurück? Was hindert dich noch daran, Gott vollkommen zu vertrauen? Denn es gibt einen Ort des Friedens, einen Ort der Ruhe, einen Ort, an dem Angst keinen Platz mehr hat. Und dieser Ort liegt im völligen Vertrauen auf Gott. Die Entscheidung liegt bei dir. Du kannst weiterhin alles selbst in der Hand halten, voller Sorgen leben, ängstlich sein, dich vor dem Morgen fürchten. Oder du kannst deine Hände öffnen und Gott erlauben, dein Versorger zu sein. Denn eines kann ich dir garantieren: Diejenigen, die dem Herrn vertrauen, werden niemals enttäuscht. Halte jetzt einen Moment inne und schau auf dein Leben. Sieh, was Gott bereits alles für dich getan hat. Denk an all die Momente, in denen du dachtest, es gäbe keinen Ausweg. Aber er hat einen Weg geschaffen. Erinnere dich an die Zeiten, in denen es so schien, als würde sich nichts ändern. Doch plötzlich öffnete sich eine unerwartete Tür. Das war Gott. Er war es, der dich getragen hat, der sich um jedes Detail gekümmert hat und dir genau das gegeben hat, was du gebraucht hast. Wenn er bis hierhin treu war, warum solltest du ihm nicht auch das anvertrauen, was jetzt in deinen Händen liegt? Warum solltest du zulassen, dass die Angst vor Mangel dir den Frieden raubt, wenn Gott doch versprochen hat, all deine Bedürfnisse zu erfüllen? Er lügt nicht. Er sagte in Maleachi 3,10: Bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus und prüft mich damit, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen werde. Gott fordert dich heraus, ihm zu vertrauen. Er sagt: Schau, was ich tun kann. Wenn du den Zehnten gibst, verändert sich etwas in dir. Die Angst macht Platz für Vertrauen. Die Sorge um Mangel verschwindet. Denn du weißt nun, dass du nicht mehr allein versuchst, deine Bedürfnisse zu decken. Gott steht an deiner Seite und sorgt für alles. Du beginnst zu erkennen, dass deine Sicherheit nicht in Zahlen liegt, sondern in Gottes Treue. Und ich möchte dir eine sehr ernsthafte Frage stellen. Vertraust du Gott wirklich? Vertraust du ihm so sehr, dass du ihm das zurückgibst, was ihm ohnehin gehört? Oder hältst du es noch mit eigenen Händen fest, aus Angst, es könnte nicht ausreichen? Denn die Wahrheit ist: Entweder leben wir im Glauben oder wir leben in Angst. Der Zehnte ist keine kalte Pflicht, keine religiöse Steuer, er ist eine Einladung. Eine Einladung, Gott auf eine neue Art zu erleben, auf einer Ebene des Vertrauens, zu leben, auf der die Sorge dich nicht mehr beherrscht, auf der du morgens aufwachst und weißt, dass egal was passiert, Gott den Weg bereits vorbereitet hat. und ich fordere dich heute heraus. Triff diese Entscheidung. Entscheide dich, vollkommen zu vertrauen. Entscheide dich, ohne Angst zu leben. Entscheide dich, in den Fluss göttlicher Versorgung einzutreten. Denn diejenigen, die dem Herrn das geben, was ihm gehört, werden niemals enttäuscht. Viele Menschen sagen, ich gebe meinen Zehnten. Aber in Wirklichkeit geben wir nicht. Wir geben nur einen Teil von dem zurück, was Gott uns schon gegeben hat. Wenn du also denkst, dass du gibst oder dass du Gott damit einen Gefallen tust, dann liegst du falsch. Denn Gott braucht kein Geld und auch sonst nichts. Ihm gehört sowieso alles. Er ist von nichts und niemandem abhängig. In Wahrheit sind wir es, die ihn brauchen und von ihm abhängig sind. Worauf setzt du dein Vertrauen und wo ist dein Herz? Wenn diese Botschaft dein Herz berührt hat, dann teile sie mit jemandem, der das heute hören muss. Hinterlasse unten einen Kommentar und schreib, ich entscheide mich zu vertrauen. Lass uns gemeinsam diese Wahrheit weitergeben und ermöglichen, dass noch mehr Leben durch die Kraft von Gottes Wort verändert werden. Und vergiss nicht, Gott ist treu. Er sorgt für dich und er wird immer versorgen.